Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Im vergangenen November haben französische Chirurgen erstmalig ein menschliches Gesicht verpflanzt. Dann ist vielleicht bald auch möglich, was das Autorenduo Pierre Boileau und Thomas Nerse-Jacques bereits 1965 durchgespielt hat. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Naja, der Verkehr hält sich noch in Grenzen. So früh. Es ist dringend. Ich will auch ohne Umschweife zur Sache kommen. Nehmen Sie Platz. Sie sind doch katholisch, nicht wahr? Ja, Monsieur le Préfet. Aber Sie haben mich nicht am Ostermorgen rausgeklingelt, um mich zu einer Frühmesse einzuladen. Keine Sorge. Die Angelegenheit ist sehr viel delikater. Streng vertraulich. Und kompliziert. Es wäre mir lieb, wenn Sie sich der Sache annehmen. Sie machen mich neugierig, Monsieur le Préfet. Mensch auf Raten von Pierre Boileau und Thomas Nerse-Jacques aus dem Französischen von Eva Rottenberg. Regie Uwe Scharek. Sie kennen Professor Marek? Den Chirurg, der diese aufsehenerregende Operation an Hunden... Wenn der Mann die Mittel hätte wie in Amerika, er würde die gesamte Chirurgie revolutionieren. Naja, wie dem auch sei, er ist auf irgendwelchen verschlungenen Pfaden aus dem Osten gekommen und hat seine Geheimnisse mitgebracht. Er hat eine Klinik oder eine Werkstatt, kann man auch sagen, in Wildavre. Er experimentiert dort mit ein paar fanatischen Schülern an seinen Hunden. Nur davon weiß praktisch kein Mensch etwas, außer ein paar Experten. Und die Resultate sind verblüffend. Marek ist es nicht nur gelungen, die Komplikationen, die Abwehrreaktionen, was weiß ich, auszuschalten. Und er ist nicht nur imstande, Herz, Leber, Lungen, Gliedmaßen von einem Tier auf ein anderes zu übertragen. Das wäre an sich noch nicht ungewöhnlich, sondern... Und nun halten Sie sich fest, Garrick, den Kopf. Marek hat die totale Transplantation entwickelt. Das wundert mich gar nicht. Ich habe erst kürzlich von einer amerikanischen Studie über Augentransplantation... Aber ein Kopf, Garrick, ein ganzer Kopf. Ja, gewiss. Erstaunlich. Aber nachdem Nerven- und Arteriennähte inzwischen zur täglichen Praxis gehören... Naja, Sie kennen sich da offensichtlich bestens aus. Vielleicht bin ich ja auch altmodisch. Aber jetzt kommt der Clou. Marek behauptet, dasselbe Resultat auch bei Menschen erzielen zu können. Die einzige Schwierigkeit sind die Spender. Dass ein Greis seinen Körper der Wissenschaft vermacht, ist vorstellbar. Oder ein Vater seinem Kind ein Organ. Aber selbst das hat ja schon seine Grenzen. Aber niemand kann sich grenzenlos der Selbstverstümmelung aussetzen. Allein das ist auch ein juristisches Problem. Und eine Altersfrage dazu. Eben also nur zum Tode Verurteilte, wenn man mal so weit denkt. Das wäre das Einzige. Sagen wir mal, Menschenmaterial für die Wissenschaft. Immer vorausgesetzt, dass einer seine Zustimmung gibt, natürlich. Ja, das ist unumgänglich. Aber ich bitte Sie, Monsieur le Préfet, wer macht sowas? Myrtille. René Myrtille? Dieser Schwerverbrecher? Ein genialer Schwerverbrecher, immerhin. Rechtskräftig verurteilt. Er stellt sich zur Verfügung. Aber, ich meine, wer will schon die Organe eines Mörders? Moment, Garrick. Zugegeben, Myrtille ist ein Gewalttäter. Menschenverachtend, knallhart, Legionär, Entführungen, unzählige Banküberfälle. Allein der spektakuläre Goldraub in Orly vor 2 Jahren. Tote, Verletzte, Riesenbeute. Aber Myrtille ist auch ein Mensch. Er hat sich kürzlich dem Gefängnisseelsorger anvertraut. Angeblich ist er gänzlich geläutert, nachdem er nicht mehr unter dem Einfluss seiner Freundin steht. Einer gewissen Regine... Regine Mancel, sie sitzt zurzeit im Frauengefängnis. Und wenn er nur Theater spielt? Ich bitte Sie, wozu? Das letzte Gnadengesuch wurde abgelehnt. Was hat er also zu verlieren? Im Übrigen hat er uns das Versteck seiner Beute anvertraut. Vor allem die Goldbarren sind wieder in Sicherheit. Gut. Unterstellen wir ihm Aufrichtigkeit. Also, wir haben die Methode, wir haben den Chirurgen, wir haben einen Spender. Laut Statistik fordert der Reiseverkehr zu Ostern die meisten Opfer. Es ist also der ideale Zeitpunkt. Aber das ist doch Irrsinn. Ein Experiment. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Flug zum Mond. Das ist eine Chance, Garrick. Für uns. Für die Republik. Erstmal natürlich alles ganz geheim. Wenn es schief geht, Pech gehabt. Wenn es klappt, kommen wir wieder ganz nach vorne. Das muss man natürlich sorgsam unter Kontrolle halten. Die Patienten beobachten die Reaktionen, die Rückkehr ins normale Leben, die Formalitäten, die Behörden. Also, Garrick, Sie bekommen alle Vollmachten und Urlaub. Ab sofort sind Sie ungebunden. Vergessen Sie, dass Sie Beamter sind. Beobachten Sie nur mit Ihrem gesunden Menschenverstand. Und regeln Sie alles, falls nötig. Würde da nicht besser ein Psychiater... Damit die Versuchspersonen Komplexe kriegen, Gottes Willen. Nein, nein, nein. Die dürfen gar nicht merken, dass sie Versuchspersonen sind. Und woher die Körperteile stammen. Seien Sie ihnen ein guter Freund, Ihr Vertrauter. Mit anderen Worten, ich habe lediglich das Unvorhergesehene vorauszusehen. Ich werde es mir überlegen. Dazu ist leider keine Zeit. Ich sagte ja bereits, die Statistik... Kommissar Lambert leitet das Unternehmen. Die Überführung der Leiche wird unmittelbar erfolgen, wegen des Zerfalls der Gehirnzellen. Also Marek hat da ein Verfahren entwickelt. Wir brauchen für das Experiment frisches Material. Die Hinrichtung ist morgen früh. Was ist, wenn der Empfänger verheiratet ist? Was wird seine Frau sagen? Ein neuer Kopf ist nicht dasselbe wie ein verstümmeltes Gesicht. Vielleicht lässt sie sich scheiden. Oder sie fordert Schadenersatz. Oder sie findet es interessant. Ein neues Gesicht. Dann betrügt sie ihren Mann mit ihrem Mann. Gewissensfragen sind nicht meine Stärke. Es gab ein paar schwere Unfälle in der Provinz. Vor allem Olivier Gobret, 30 Jahre ledig, Kunstmaler. Ein zerquetschter Arm, muss wohl amputiert werden. Zum Glück der linke. Ja, Moment. In Ordnung. Kommissar Lambert? Ja? Schwerer Unfall, Ausfahrt Autobahn West. Zwei Tote, zwei Schwerverletzte. Die Ambulanz ist gerade eingetroffen. Verletzungen? In dem einen Wagen ein Mann, hat alle möglichen Quetschungen. Das rechte Bein ist abgerissen, beinahe jedenfalls. Die Beifahrerin ist tot. Im anderen genau umgekehrt. Der Ehemann ist tot. Die Frau lebt noch. Das linke Bein ist zerquetscht. Na, dann ab nach Villedavray. In Ordnung. Meine Güte. Eine Frau. Ein außerordentlich vielschichtiges Experiment. Schon allein der theoretische Ansatz... Bitte verstehe mich richtig, Professor Marek. Ich bin nicht gekommen, um eine Vorlesung zu hören. Gewiss, entschuldigen Sie. Aber es ist alles so großartig, so... Sagen Sie, darf ich mich wohl bis morgen hier einquartieren? Natürlich, kein Problem. Sie haben hier alle Freiheiten. Im Rahmen Ihrer Aufgaben. Boris wird Ihnen ein Zimmer zeigen. Da habt ihr wieder einen. Ist volle Kanone in einen Langholztransport gerast. Regelrecht aufgespießt. Sehr interessant. Hier, die Papiere. Roger Mousseron, 22, Musiker. Also, so einen Brustkasten habe ich noch nie gesehen. Ein einziger Matsch. Naja, ich muss wieder. Bringt mir keine Beinverletzten mehr. Vor allem nicht rechts, höchstens links. Ich brauche Armverletzte. Einen fehlenden Rumpf. Und vor allen Dingen einen Menschen ohne Kopf. Darf ich mal telefonieren? Zwischen 20 und 30? Ja, auf keinen Fall älter. Wir sehen, was sich tun lässt. Moment noch, Kommissar. Was wissen Sie über diese Regine? Regine Mancel? Keine große Nummer. Fotomodell, glaube ich. Und gelegentlich kleine Rollen in Werbefilmen. Angeblich hätte sie keinen blassen Schimmer von Myrtils Karriere. Sitzt gerade wegen Hehlerei, wird aber bald entlassen. Danke, Lambert. Und wenn sie eines Tages dem Kopf ihres Geliebten auf den Schultern eines anderen Mannes begegnet? Man kann sie doch nicht ewig einsperren. Hallo? Hier, Lambert. Ah, Kommissar Lambert. Ich hab was für Sie. Ein junger Mann, 31, eingeklemmt unter einem LKW. Sie schneiden ihn gerade raus. Ein gewisser Francis Chumeau aus Versailles. Sieht aus, als wäre das Becken vollständig eingedrückt. Gut, schicken Sie ihn her. Haben Sie kein Opfer für ein linkes Männerbein? Ich geb's nochmal durch. Der mit dem rechten Arm. Hier, die Papiere. Danke. Antoine Libéré, 29. Picaros Vendès. Hochwürden fuhr hoch zu Stahlross. Gottvertrauen ist gut, Beleuchtung ist besser. Stell dir vor, der schlägt da mit der Hand eines Mörders das Kreuz. Wie? Oh, nichts. Und? Wie sieht's aus? Immer noch einen für den Kopf? Nein. Ach, die Zeit, die Zeit. Mousseron, der Brustkorb ist schlecht dran. Aber ich brauche einen für den Kopf. Ohne Kopf ist das Experiment nichts wert. Dabei gibt es doch Schädelbrüche wie Sand am Meer. Der Schwerverletzte für den Kopf kam nachmittags. Ein jüngerer Bankangestellter, Albert Neris, zum Glück ledig. Mit den Familien der Verletzten gab es keine nennenswerten Probleme. Wie lange noch, Professor? Eine gute Stunde. Mit ein wenig Glück schaffen wir es. Hoffentlich machen die bei der Hinrichtung keinen Unfug. Sie meinen... Der Kopf ist die Hauptsache. Der Anschnitt. Der muss genau stimmen. Wegen des Rückenmarks, Nervenquetschungen etc. Dauert die Rekonvaleszenz lang? Bei Hunden nicht. Bei Menschen, weiß ich nicht. Vielleicht ein paar Wochen, beim Kopf. Alles Übrige geht rascher. Glauben Sie, dass Neris, dass er völlig normal sein wird? Am Anfang wird er sicher Hilfe brauchen. Vielleicht ein bisschen durcheinander sein, unter Gedächtnisstörungen leiden, ein bisschen. Sie meinen, seine und Myrtils Gedanken werden sich vermischen? Nein, das nicht. Aber er muss ein bisschen üben. Wie ein Geiger, der das Instrument wechselt. Und dann? Dann werde ich Jumeaux operieren. Sehr delikat. Der gesamte Verdauungstrakt. Die Geschlechtsorgane. Aber sobald man mit Schleimhaut, Bindegewebe und leicht isolierbarem Nervenmaterial arbeitet, ist die Sache verhältnismäßig einfach. Risiko gleich null. Ich denke, ich werde bis gegen Abend damit fertig sein. Schade, dass wir das linke Bein keinen Mann haben. Ja, schade. Aber so haben wir einen aufschlussreichen Nebeneffekt. Nebeneffekt ist gut. Wird Madame Galar hinken? Das nicht. Sie ist gleich groß wie Myrtille. Aber das Bein wird muskulöser sein als das ihre. Männliche halt. Sie wird Hosen tragen müssen. Sagen Sie, Professor, wäre es denkbar, dass Madame Galar wieder ein linkes Frauenbein bekommt? Könnte man diese Operation wiederholen? Später? Das will ich ja gerade beweisen. Der Tod ist lösbar. Aus chirurgischer Sicht. Das einzige Problem ist die Spenderfrage, also die juristische Seite. Und natürlich das Geld. Medizinische Forschung ist teuer. Jetzt ist es gleich soweit. Na, endlich. Was werden Sie den Verwandten sagen? Sagen Sie ihnen, dass die Organe von unheilbar Kranken stammen. Diskretion ist wichtig. Nicht zu viel Mysterium. So, in die Arbeit. Wie hat er sich gehalten? Unglaublich aufrecht. Wie auf dem Weg zur Lotteriebude. Wenn Sie mich fragen, der hatte keine Angst. Der hat kein Gewissen. Gehabt, meine ich. Salut. Aber wie kommt es, dass ausgerechnet Marek dieses Experiment, ich meine in eigener Verantwortung, ohne fachliche Beobachtung... Er hat vor einiger Zeit dem Gesundheitsminister sehr geholfen. Er war schon abgeschrieben. Und deswegen Glacé-Handschuhe, Garrigue. Man kann gar nichts erkennen. Nur die Nasenspitze. Ja. Neris Leben hängt am seidenen Faden. Aber er kann bereits schlucken. Er atmet normal. Die Herztätigkeit ist normal. Die Augen reagieren, man kann hören. Insgesamt bin ich zuversichtlich. Und sind auch Komplikationen eintreten, wenn etwas schief geht? Dann nehme ich eine Autopsie vor. Ich habe Sonderbewilligung. Ich werde mit meinen Mitarbeitern meine Lehren daraus ziehen. Das sind Experimente. Die Formalitäten mit den Behörden müssen Sie klären. Sie haben an alles gedacht, was? In 48 Stunden wissen wir mehr. Nur Geduld. Geduld ist nicht das Problem, Monsieur Garrick. Ich sollte froh sein, einen neuen Arm zu besitzen. Aber das ist nicht meine Hand. Ja, sie ist mir fremd. Die Form der Finger ist mir nicht vertraut. Die Nägel vor allem. Ich frage mich, ob ich sie überhaupt hätte benutzen können. Sie haben der Transplantation zugestimmt. Naja, ich war in der Klemme. Ja, aber jetzt interessiert mich doch, woher dieser neue Arm stammt. Ich meine, von irgendwoher hat man ihn doch genommen. Natürlich. Von einem Verunglückten, dem nicht mehr zu helfen war. Im Gegensatz zu Ihnen, Abbé. Sie sind nicht der einzige Fall dieser Art. Nebenan liegen noch 6 weitere operiert. Alles Arme? Arme, Beine, alle möglichen Organe. Und sie sind alle in den guten Händen von erfahrenen Spezialisten. Spezialisten? Für Leichenschändung. Wir brauchten eine Leiche für Ihren Arm, Abbé. Aber ich bin Maler, Monsieur Garrick, Linkshänder. Eine linke Hand? Was soll ich mit einem linken Arm anfangen, der mir nicht gehört? Warten Sie doch erst mal ab, Monsieur Gobet. Der Arm wird sich gewöhnen, anpassen. Abwarten. Als ob es nicht so schon schwer genug wäre. Alle wollen nur dieses schrille, spitze Zeug. Riesenformate, gestischen Expressionismus, diesen ganzen Symbolkrampf. Ich bin zu normal, zu unmittelbar. Ich bitte Sie, Sie müssen sich schonen. Beruhigen Sie sich. Beruhigen? Ich bitte Sie, Monsieur Garrick. Mit einem 404 beholt man keinen Alpha. Nicht so laut, Monsieur Irambel. Madame Galard ist Ihre Nachbarin. Sie soll mich ruhig hören. Sie ist doch schuld an dem ganzen Mist, dass ich jetzt ein fremdes Bein habe. Was sagt sie denn dazu? Ich weiß es nicht. Sie trauert um ihren Mann. Und ich frage mich... Was geschieht, wenn sie ihr Männerbein entdeckt? Wäre ihr eine Prothese vielleicht lieber? Ich muss zu Neris. Er beginnt zu sprechen. Tatsächlich? Ja. Das heißt, er signalisiert, dass er mich versteht. Durch die Augenlider. Kommen Sie. Haben Sie Durst? Er singt die Lieder. Er antwortet. Tatsächlich? Weiß er, wer er ist? Nach so einem Eingriff kann man aufwachen und sich trotzdem nicht zurechtfinden. Man kann auf eine Frage antworten und trotzdem nicht wissen, wer man ist. Albert Neris? Bankangestellter? Ja, aber ist er sich dessen bewusst? Lassen Sie es mich so sagen. In seinem Kopf denkt es. Aber wann denkt er? Das ist das Experiment. Und die anderen Opfer? Wie würden Sie reagieren? Der schmächtige Mousseron zum Beispiel war wieder bei vollem Bewusstsein, aber er war sehr schwach. Ich war gerade dabei, die erste Studioaufnahme vorzubereiten. Francis Gimauche war der sonderbarste von den 7. Er lebte als Privatlehrer allein in einem Häuschen in Versailles. Unscheinbar. Eine kümmerliche Existenz, wie er da so lag. Preisgegeben. Wie Neris. Neris weigert sich hartnäckig, Milch zu trinken. Er hasst Milch. Wäre das ein Zeichen, dass er sein eigenes Bewusstsein wiederfindet? Durchaus. Wie diese tastende Geste zum Kinn. Er sucht seinen Bart. Er kann sich wieder einen wachsen lassen. Psst. Bank. Er sagt etwas. Bescheid. Keine Sorge, Neris. Die Bank weiß Bescheid. Ein Musterbeispiel am Pflichtgefühl. Man hat mir in der Bank gesagt, er sei von nahezu krankhafter Gewissenhaftigkeit. Dann ist er wohl wieder im Leben. Wir können wohl davon ausgehen, dass das menschliche Wesen genetisch fixiert ist. Vielleicht spielen hormonelle Vorgänge noch eine Rolle, sofern sie die Zellstrukturen steuern. Unsere Gewohnheiten, unsere Neigung, unsere Triebe. Vielleicht sind sie sogar in unserer Blutsubstanz gespeichert. Eine ketzerische These. Eine Spekulation. Wir sind noch lange nicht so weit. Absurd. Der Kassierer und der Gangster. Neris verdankt einem Gangster sein Leben. Er lebt und Myrtille ist zum zweiten Mal gestorben. Haben Sie ihn gesehen? Als ich hier ankam, war die Operation schon beendet, Abbé. Nein, nein, nein. Dieser Arm. Er ist tätowiert. Was? Eine schöne Tätowierung. Ein Herz. Auch ein Pfeil? Eine Inschrift. Lulu. Abbé, es war eine Zwangslage. Wer war dieser Mann? Was spielt das für eine Rolle? Er ist tot. Darum geht es nicht. Aber wenn etwas unvermutet, etwas in hinter meinem Rücken geschieht, fährt meine Hand reflexartig in die Achselhöhle, als ob sie nach einer Waffe greift. Ein einfacher Muskelreflex. Ohne Bedeutung. Assimilationsstörung. Das legt sich mit der Zeit. Und eine Riese, wenn er sich im Spiegel sieht? Dann sieht er einen neuen Kopf. Er wird sich schon daran gewöhnen. Gewöhnen? Nee, das ist die Hand eines Boxers. Aber ich bin Maler. Mein Bein ist auch nicht gerade filigran, eher ordinär. Ordinär ist gar kein Ausdruck, Monsieur Herremble. Ich sehe aus wie eine Missgeburt. Ich muss in Hosen herumlaufen, scheußlich. Ich bin keine Frau mehr. Ich bin ganz glücklich. Mit meiner neuen Pumpe bekomme ich wenigstens Luft. Mühelos. Sehen Sie doch mal. Hier, sehen Sie. Diese lange weiße Linie. Hier. Sieht aus wie eine alte Narbe, Gobré. Bestimmt ein Messerstich oder so. Ich hab an meinem Bein auch sowas Komisches. Hier an der Wade. Kreisrund und ohne Haare. Wie eine Schusswunde. Was sagen Sie dazu, Jimoche? Jimoche? Er schweigt. Wie immer. Ein linker Arm, ein rechter Arm, ein linkes Bein, ein rechtes Bein, eine Brust, ein Bauch. Fehlt nur noch der Kopf. Und wir haben einen Menschen beisammen. Was? Aber das würde bedeuten, es ist alles... Ein und derselbe Mann, ja. Es war kein Unfall. Man hat ihn... Kein Wort zu den anderen. Versprochen, Abbé. Damit habe ich ja eine gewisse Erfahrung. Haben Sie ein Bild von ihm? Neris hat den Kopf. Ja, richtig. Die anderen werden dahinter kommen. Wir sind nicht sieben, wir sind acht. Das ist originell. Dann hat Simone, also Madame Galard, hat dann mein anderes Bein? Unsinn. Ihr Bein und ihr Bein bilden ein Paar. Schön, ich sehe das provisorisch. Das Bein hier passt nicht. Bei nächstbester Gelegenheit wird man es austauschen, nicht wahr? Sport treiben, Saxophon spielen, tauschen? Nie im Leben. Ich bin Maler, Linkshänder. Siehst du das? Die Malerei kannst du vergessen. Beim ersten Blick in den Spiegel habe ich es gewusst. Sein Foto war doch in der Bank bekannt. Und dann die Narbe um den Hals. Und? Es ist nicht ganz einfach. Beim Rasieren schneide ich mich, weil ich das Kinn nicht kenne. Aber ich versuche, mich daran zu gewöhnen. Was empfinden Sie? Mein Zahlengedächtnis hat nachgelassen. Das kommt wieder. Eine Frage der Übung. Und ich träume. Viel. Furchtbar. Ich wusste nicht, dass man... Ja? Dass man so träumen kann. Wie? So? So. Naja, so. So. Unkeusch. Das Rückenmark ist gar nicht das Problem. Die Stimmbänder machen mir Sorgen. Ich denke, es wird das Beste sein, wir behalten Neris hier. Unter ständiger Kontrolle. Er hat ohnehin keine Familie. Er könnte sich um unsere Buchhaltung kümmern. Alles in allem machten die Patienten erstaunliche Fortschritte. Nicht mehr lange und sie könnten wieder ihren Geschäften nachgehen. Myrtille hat bereut. Und er hat sich geopfert. Wo ist Myrtille eigentlich begraben? Ich meine, wo hätte man... Auf dem Friedhof von Thiers gibt es eine sogenannte Mörderecke. Keine Kreuze, nur Erdhügel. Dann geht's ihm bei uns besser. Diese eine Hand, die getötet hat, wird euch nun segnen. Wenn der AB mit seiner Hand zufrieden ist, umso besser für ihn. Geht's bei Ihnen denn immer noch nicht, Madame Galard? Doch. Aber es ist eigenartig. Dieses fremde Bein. Es streichelt mich immer zu. So dick so haarig. Und ich streichle es wieder. Es ist nicht unangenehm. Ich bin wie abhängig. Dagegen kann man etwas unternehmen. Um Himmels Willen, nein! Es ist nicht unangenehm. Die langen Hosen stehen ihr nicht. Wie nimmt sie es? Schwer. Und sie? Ich kann nicht klagen. Aber ich muss ständig daran denken, dass sie das zweite Bein hat. Es ist lächerlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ein Anrecht darauf habe. Heiraten Sie sie doch. Sie soll sehr reich sein. Daran habe ich auch schon gedacht. Ich wünsche Ihnen also weiterhin gute Besserung. Die Untersuchungen werden regelmäßig erfolgen. Ja, und nun wünsche ich Ihnen viel Glück, meine Herrschaften. Und einen langen Atem. Na, na, na, übernehmen Sie sich nicht. Mit der Puste. Jetzt wird Musik gemacht. Na dann, allen alles Gute. Wenn etwas ist, rufen Sie mich an. Sie haben ja meine Nummer. Ja, hier Garrick. Wissen Sie, was passiert ist? Monsieur le Préfet? Die Marcel ist gestern entlassen worden. Ist das überraschend? Sie will das Grab sehen. Es gibt kein... Eben. Man muss ihr aber eins zeigen. Lassen Sie sich was einfallen. Das Unvorhersehbare vorhersehen. Wie ist sie denn? Hübsch. Groß. Blond. Nein, nicht so anders. Selbstbewusst. Geradlinig. Aber wenn sie von Myrtils Aktivitäten nichts gewusst hat, friss ich einen Besen. Hat René noch was gesagt, bevor er starb? Nein. Aber er war sehr verändert am Ende. Was werden Sie jetzt tun? Ich weiß nicht. Familie? Ah. Hat er nichts hinterlassen? Nein, nicht. Er hat geglaubt, es geht immer so weiter. Er hat gedacht, er ist stärker als die ganze Welt. Wenn ich ihn zurückhalten wollte, hat er nur gesagt, Myrtil, pfeif drauf. Nie ich, immer Myrtil. Auch gegenüber seinen Komplizen? Er hatte keine. Nie. Ein absoluter Einzelgänger. Ab und zu heuerte er Leute an für die Drecksarbeit. Welcher Diktator hat schon Komplizen? Stimmt es, dass man sie mit dem Kopf zwischen den Beinen beerdigt? Ich sah René Myrtils Kopf. Wer sagt das? Warum denken Sie sowas? Auf den Schultern von Nerys. Darf ich wiederkommen? Während ich mir vorstellte, wie Myrtil seinen Arm um sie legte. Warum? Hierher kommt nie jemand. Kommen Sie. Aber welchen Arm? Ich werde ihn nie mehr sehen. Den Arm des Abbé? Er lebt noch, Regine. In gewisser Weise... Lebt René noch? Oder den Arm von Gobray? Was soll das heißen? Sagen Sie dem Professor, dass sie nichts taugt. Seine Scheißhand. Keine Boxer Spitzen klöppeln. Ich registriere Erdbeben. Sie sind zu verkrampft. Sie malen richtig am Kopf, haben Sie die falschen Inhalte. Das sind Silhouetten, Körperrundungen, perfekte Proportionen. Hören Sie zu, Gobray. Sobald die Sache bekannt wird, werden Sie berühmt. Ganz von selbst. Dann müssen Sie doch Bilder parat haben. Mann, an Ihrer Stelle würde ich Tag und Nacht arbeiten. Sie meinen... Ich kenne ein paar Galeristen. Wenn Sie dieser Hand vertrauen, sieht es gar nicht so schlecht aus. Ja, sie macht mir zu schaffen. Immer noch. Zum Beispiel sonntags, bei der Kollekte. Naja. Aber Jumoche macht mir Sorgen. Was ist... Nathil hatte offensichtlich starke Bedürfnisse. Er war sehr, sagen wir mal, sportlich. Jumoche kommt da nicht mit, in seinem Einsiedler-Dasein. Er ist außer Kontrolle. hat Frauengeschichten angefangen. Mr. Pervers. Er hält sich für ein Ungeheuer. Er ist überlistet worden. Geht ganz von selbst. Sind Sie jetzt glücklicher? Ich habe gerade angefangen zu leben. Jumoche ist am Ende. Er wird sich umbringen. Hat er das gesagt? Ich weiß es. Sie müssen kommen. Bleiben Sie da. Ich komme. Gut, dass Sie mich sofort angerufen haben. War gar nicht so leicht hinzufinden. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in Versailles. Hm. So konnten wir wenigstens sofort reagieren. Es geht um die Fortführung des Experiments. Es ist die höchste Stufe. Ja, Richtlinie vom Verteidigungsministerium. Die Idee ist ja gar nicht neu. Mit einem Opfer 7 Versehrten aufhelfen. Deckname Hydra. Das hat Bedeutung, Garrick. Weltbedeutung. Wo ist René? Was? Aber Regine, wir waren auf dem Friedhof. Ich habe ihn gesehen. Das ist nicht möglich. Doch. Das kann nicht sein. Ich habe seinen Arm gesehen. Im Atelier. Entschuldigung. Ja? Jumoche ist tot. Verdammt. Es gibt keinerlei medizinische Ursache. Das Luder soll mich nicht kleinkriegen. Wie bitte? Ja, seine letzten Worte, sozusagen. Ich habe sein Tagebuch gelesen. Er hat das Gleichgewicht verloren. Ach, Psychologie. Hören Sie, ich kann die Leiche hier nicht gebrauchen. Wann kann man ihn beerdigen? Morgen? Es gibt da gewisse Formalitäten, Herr Professor. Dann übermorgen. Ja, übermorgen. Übermorgen? Gut. Ich werde eine Messe lesen. Ich werde Regine Mansell dazu bitten. Was will diese Frau hier? Man kann sie schlecht ausschalten. Mann und Weib sind ein Leib. Wollen Sie damit sagen, dass wir jetzt sozusagen Ihren Liebhaber verkörpern? Ja und nein. Soll ich Sie etwa zu unserer Hochzeit einladen? Das lasse ich nicht zu. Meine Beine gehören mir. Und der mit dem Kopf? Iris? Er ist noch in der Klinik. Er ist noch nicht ganz gesund. Kann ich ihn sehen? Bitte. Neris schläft. Diese ewigen Kopfschmerzen. Ich kann es nicht verstehen. Vielleicht waren wir zu voreilig. Mein Gott. Er hat sich einen Bart wachsen lassen. René. Psst. Er braucht Ruhe. Kommen Sie, Regine. René ist tot. Was kann ich da noch tun? Kümmern Sie sich um Gobré. Er ist deprimiert. Ich fürchte, er ist in Gefahr. Gobré? Der ist alles andere als deprimiert. Ich war bei ihm vor ein paar Tagen. Der bekommt jetzt eine Ausstellung, ein Riesending. Legendenbildung belebt das Geschäft. Jetzt soll er erst mal malen und nicht so viel saufen. 6 Wochen ist die Ausstellung. Seine linke Hand, das zieht. Und vielleicht ergibt sich ja früher oder später die Möglichkeit, ein anderes Bein zu transplantieren. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich liebe Myrtil. Diese Kraft, diese Muskeln. Dieses Bein ist wie unser gemeinsames Kind. Etienne macht ein Chichi um sein Bein, als hätte er einen Hund mit Stammbaum gekauft. Ich kann ihn nicht heiraten. Ich will nicht. Ich lieb ihn nicht. Ich habe mit ihm geschlafen und es war ein Gräuel. Eben Eremble und nicht René. Immerzu hat er mein Bein gestreichelt. Er will mein Bein heiraten, nicht mich. Können Sie ihm nicht sagen? Tun Sie mir einen Gefallen. Sprechen Sie mit Marek. Bitte. Sie ist eifersüchtig, arme Simone. Eifersüchtig? Ja. Sie betrachtet es als Beleidigung, dass ich für einen Teil ihres Körpers so etwas wie Männerfreundschaft empfinde. Und was ist mit der Hochzeit? Aus und vorbei. Sie will mich strafen. Sie will, dass ich mir genauso verstümmelt vorkomme wie sie. Und auch so einsam. Sie sollten sich ablenken, auf andere Gedanken kommen. Ein paar Tage verreisen. Wir dürfen Paris nicht verlassen, hat Marek gesagt. Ich brauche Ihre Hilfe, Monsieur Garrick. Sofort. Was ist passiert? Madame Gallard. Sie hat mich gestern aufgesucht. Sie war sehr erregt. Ich habe ihr ein starkes Beruhigungsmittel gegeben. Sie braucht Schlaf, viel Schlaf. Heute früh sollte sie mich anrufen, aber sie meldet sich nicht. Wie soll das heißen, dass... Ich traue der Sache nicht. Ich fahre zu ihr. Ich nehme den Krankenwagen. Für alle Fälle. 10 Tropfen vor dem Einschlafen und 5 Tropfen beim Erwachen. Dosis nicht überschreiten. Sie hat sich umgebracht. Monsieur Garrick, Sie müssen vermeiden, dass die Polizei ihre Nase in unsere Angelegenheiten steckt. Es ist nicht so leicht, eine Leiche beiseite zu schaffen. Auch nicht für einen höheren Beamten. Ich nehme Sie mit in die Klinik. Ich muss Andreotti verständigen. Und Irombel anrufen. Dann ist Ihr Bein frei? Hören Sie, Garrick, ich will es haben. Es gehört mir. Der Teufel leistet ganze Arbeit. Neris hat von der Sache Wind bekommen. Er hat ziemlich starke Depressionen. Ich muss ihn laufend beobachten. Im Moment kann ich mich um gar nichts anderes kümmern, Monsieur Garrick. Ich fühle mich in erster Linie für Neris verantwortlich. Kein guter Ort, sich wiederzusehen. Wo waren Sie? Untergetaucht? Nein, ich habe mich um Irombel gekümmert. Er braucht mich im Moment. Haben Sie Gobré noch mal gesehen? Sicher, ja. Er arbeitet jetzt abstrakt. Manchmal schaue ich ihm zu. Diese Hand war einmal so geschickt. Und jetzt ist sie so zaghaft und unsicher. Ich gehe nur wegen dieser Hand zu ihm. Geben Sie auf ihn Acht. Wenn die Vernissage ein Erfolg wird, wäre das ein Schritt vorwärts für uns alle. Dann normalisiert sich hoffentlich alles. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen. Wenn er Erfolg hat, verdankt er René. Da verlassen Sie sich mal auf Massar. Er ist der Galerist. Wir haben es geschafft, Garrick, wir haben es geschafft. Die Leute sind sich noch nicht einig, ob er Talent hat, aber sie finden ihn aufregend. Professor, guten Abend, Monsieur Neris. Darf ich vorstellen? Monsieur Neris, Mademoiselle Moncel. Mademoiselle, kann ich mich irgendwo setzen? Ich glaube, da hinten gibt es Stühle. Ich bin so müde. Meinen Sie, er hat mich erkannt? Wie sollte er? Er hat Sie ja noch nie gesehen, Regie. Ja, Sie haben sicher recht. Gehen wir. Einen Moment noch. Ich will Massa adieu sagen und Gobré beglückwünschen. Ich bin sofort wieder da. Wo ist er überhaupt? Eben habe ich ihn noch gesehen. Mit Massar. So ein Trubel, was? Das hat Gobré sich nicht träumen lassen. Er ruht sich gerade ein bisschen aus. Oben in meinem Büro. Mein Gott. Er hat sich... Ein Zettel. Ihr kotzt mich an. Meine Schrift. Ich schreibe jetzt genauso. Man muss den Professor holen. Aber diskret. Gewisse Regierungsstellen legen höchsten Wert auf Mareks Arbeit. Sind Sie sicher, dass sie niemand gesehen hat? Ganz sicher. Wir sind durch den Dienstboteneingang raus. Marek hat die Leiche mitgenommen. Das ist doch kein Zufall mehr. Es kann nur an der Transplantation liegen, dass die Operierten auf unerklärliche Weise infiziert werden von Selbstzerstörungswillen. Dass ein amputiertes Glied eine Zeit lang motorische Reflexe beibehält, ist vielleicht erklärbar. Aber dass es von einem Willen beseelt wird, nein. Myrtille wollte sich nicht zerstören. Oder ein psychologisches Trauma. Ihre Widerstandskraft war von Gewissensbissen zermürbt. Ich bitte Sie, welche Gewissensbisse sollen Gobré geplagt haben? Von wegen Talent. Alles Bluff, Reklame. Da kommt auch der festeste Charakter ins Wanken. Hoffentlich bewahren die anderen ihr seelisches Gleichgewicht. Nochmal können wir uns nicht leisten. Kann es sein, dass Sie beobachtet werden? Wer sollte mich beobachten? Keine Ahnung. Nur so eine Idee. Wenn Sie jemand beobachtet, kennt er die Gräber, kennt die Klinik, weiß, was gespielt wird. Reden wir von was anderem. Einverstanden. Wann kann ich Sie wiedersehen? Ich will Sie nicht ins Gerede bringen. Ich bin offiziell außer Dienst. Dann morgen. Es ist aus. Was ist aus, Mousseron? Was ist aus? Der Gitarrist steigt aus. Er will sein Geld zurück. Er hat alles vorgestreckt. Warten Sie. Ich habe eine Idee. Gut. Sie können oben einziehen. Üben können Sie in der alten Halle. Ich zahle die Vorschüsse. Sie machen mir dafür die Korrespondenz. Und ich bekomme eine Einspielbeteiligung. Von an würden sich Mousseron und Irombel gegenseitig bewachen. Ich war erleichtert. Wenn das so weitergeht, hau ich ab. Die ganze Zeit ist du um mich rum. Rauchen ist schädlich. Du musst dich schonen. Wie im Kindergarten. Sein Bein interessiert ihn gar nicht mehr. Irombel hat eine leichte Neurose. Eine Behandlung wäre nicht schlecht. Hier sollten wir nicht alle Patienten vorläufig wieder in die Klinik holen. sind noch krank. Sie haben alle Angst. Vielleicht. Wir sollten uns zumindest zusammensetzen. Monsieur Hérombe lässt uns warten. Schon über eine Stunde. Eine typische Reaktion. Er will uns bestrafen. Er meldet sich nicht. Das gefällt mir nicht. Er will uns doch nur Asten lagen. Kommen Sie, Garrick. Wir fahren hin. Sie haben kein Recht, Abbé. Mousseron, Sie haben die Schlüssel. Ich komme mit. Nehmen wir meinen Wagen. Wohin? Hinten durch. Ach, verdammt. Vorsicht. Fallen Sie nicht. Die Beleuchtung ist spärlich. Hérombe. Er ist tot. Ein Revolver. Nichts anfassen. Warten Sie hier. Ich rufe Lambert an. Glauben Sie, dass ich schuld bin? Wie kommen Sie denn auf sowas? Wenn es kein Selbstmord war? Eindeutig Selbstmord. Hier, die Schmauchspuren. Direkt am Einschuss. Das ist ja geradezu epidemisch. Über geistige Störungen nach solchen Operationen ist bisher nichts bekannt. Allerdings ist zum ersten Mal ein Mörder der Spender. Vielleicht verursacht das unterbewusst Assoziationen. Neurosen, Ängste. Also bei mir nicht. Immerhin, Sie sind niedergeschlagen. Naja, ich frage mich, ob ich für all das Unglück nicht mitverantwortlich bin. Wir haben böse Kräfte entfesselt. Er muss jeden Moment hier sein. Ich fange ihn ab. Warten Sie. Ich begleite Sie. Ich gehe shoppen, Chef. Ich bin fix und fertig. Ja, Musaka. Ruhen Sie sich aus. Soll ich Sie nach oben bringen? Bitte schön von mir aus. Wenn das Gesetz nicht mehr Gesetz ist, kann man nichts machen. Aber Lambert, Sie wissen doch, es darf nicht bekannt werden. Ich muss zumindest ordnungsgemäß die Todesursache feststellen. Da kann auch der Herr Präfekt nicht drumherum. Natürlich, Doktor. Tun Sie Ihre Pflicht. Und? Sagen Sie. 100%ig Selbstmord. Sicher, Doktor? Dann haben wir nichts mehr zu suchen. Schaffen Sie die Leiche weg. Wo ist der Revolver? Ich muss ihn sicherstellen. Der Revolver, der muss... eigenartig. Eben lag er doch noch... Wo ist Mousseron? Er wollte sich hinlegen. Mousseron? Mousseron? Kaliber 7,65. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. Der Tod von Gimoges hat eine Art von Zerstörungsprozess ausgelöst, der immer schneller voranschritt. Es existierte eine geheimnisvolle Bindung zwischen den verschiedenen Körperteilen Myrtils. Und nicht Myrtil war Urheber dieser Tragödie, sondern Gimoges. Ja? Monsieur Garrick, bitte kommen Sie schnell. Nieris, er hat eine Schachtel Veronal geschluckt. Als ich die Autopsien vornahm, er war in meinem Büro. Er hat ja volle Bewegungsfreiheit. Eine ganze Schachtel? Ja. Ich habe es nicht sofort bemerkt. Wie gesagt, ich hatte zu tun. Außerdem bin ich im Moment auch nicht sehr aufgeräumt. Das kann ich verstehen. Besteht Hoffnung? Kaum. Wenn Sie ihn retten, wäre er der erste Überlebende in dieser Kette. Dann wüssten wir wenigstens etwas über sein Motiv. Und vielleicht über die Motive der anderen. Sie müssen ihn retten. Ich habe das Menschenmögliche getan. Wenn er die Nacht übersteht, haben wir eine Chance. Wenn nicht, haben wir verloren. Zwangsläufig. Wir sollten den Abbé herbitten. Das Experiment kann nicht gelingen. Es widerspricht den Gesetzen des Lebens und dem Willen Gottes. Was wissen Sie von Willen Gottes? Wären Sie lieber ein Krüppel? Mit diesem Arm, der nicht mir gehört, lebe ich in einer Lüge. Diese trüben Gedanken, diese ständige Verzagtheit... Ist das nicht ein Zeichen, dass etwas in Ihnen abonniert? Was soll ich tun? Sie dürfen vor allem nicht alleine bleiben. Bleiben Sie hier. Eine Zeit lang wenigstens. Bis Neris sich erholt hat. Bis wir die Wahrheit wissen. Natürlich habe ich Verständnis. Tun Sie erstmal Ihre Pflicht. Ich wünsche Ihnen alles Glück. Jetzt schlägt das Herz ganz normal. Wenn er nur eine kräftigere Konstitution hätte. Er friert immer zu. Was war los, Neris? Hatten Sie auf einmal Angst? Ja. Wovor? Ich hörte ein Geräusch. Ich stand auf und sah, wie Hérombe und Mousseron vorbeigetan. Da wusste ich... Was? Dass wir alle zum Tod verurteilt sind. Aber Sie leben, Neris. Ich bin ein Versuchskaninchen. wie die Hunde draußen im Zwinger Abfall. Und ich leide. Ich hab nicht gewusst, dass man so leiden kann. Ich hab's gefühlt, jeden Einzelnen. Im Bauch, im Arm, in den Beinen. Er redet irre. Es dröhnt in meinem Kopf, dieses Geräusch, dieses Pfeifen. Immer lauter. Bis in meinen rechten Arm. Das ist die Guillotine. Beruhigen Sie sich, Nerys. Aber das bedeutet, er erinnert sich. Das ist nicht möglich. Wir haben alles getestet. Ausgeschlossen. Er dramatisiert. Ohrensausen. Zirkulationsstörung. Was weiß ich. Er ist besessen. Er deliriert. Er braucht Ruhe. Wir sollten ihn jetzt in Ruhe lassen. Der Professor verbarg nur mit Mühe seine Abneigung gegen den Priester. Vor allem, weil der Abbé jetzt häufig mit Nerys zusammensaß. Ich leiste ihm Gesellschaft. Ja, wir unterhalten uns. Er ist jetzt stabil. Ich denke, wir können ihn entlassen. Ist er dafür stark genug? Ich denke, ja. So etwas wiederholt man nicht. Nein, nein, ich glaube, ich bin geheilt. Ja. Was weiter geschehen wird, ist Gottes Wille. Aber ich möchte doch noch einmal beichten. Es würde mich beruhigen. Gerne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in letzter Zeit viel Gelegenheit zum Sündigen hatten. Meine Herren, Beichtgeheimnis. Ja, Regine, ich denke heute Abend. Ja, es geht ihm gut. Herr Professor! Schnell! Was ist los? Nerys, er hat einen Anfall! Ich komme! Ach, geht das schon wieder los? Immer diese fixe Idee. Da hat Ihr kleiner Pfaffe sicher gute Arbeit geleistet. Der Abbé? Aber wo ist er? Auf seinem Zimmer, denke ich, mit seinem Gott plaudern. Er war tatsächlich dort. Er hing im Fensterkreuz. Ich musste erst mal in der Klinik bleiben. Was er jetzt braucht, Regine, ist Ruhe. Das vor allen Dingen. Sie ruft jeden Tag an, Garrick. Die Ereignisse haben sie stark mitgenommen. Sie hat Herz, die Kleine. Warum ist Nerys übrig geblieben? Ausgerechnet der Schwächste von allen. Er hatte den Abbé als Letzter gesehen. Ich musste mit ihm reden, verwirrt oder nicht. Und ohne Marek. Der hätte nur Einwände. Ich wartete die Nacht ab. Ich wartete bis 11 Uhr. Der lange Korridor war leer. Auf Zehenspitzen schlich ich mich in ihr Zimmer. Er war allein. Im Schein der blauen Nachtlampe war er deutlich zu sehen. Er lag auf dem Rücken und schlief mit offenem Mund. Ich sah die breite Narbe, die seinen Hals wie eine Schlinge umgab. Er hatte sich aufgedeckt. Er friert immer so leicht. Ich wollte ihn zudecken. Der Ärmel seines Pyjamas war hochgerutscht und gab einen seltsamen Fleck auf seinem Arm frei. Vorsichtig zupfte ich den Ärmel beiseite. Ein Herz mit einem Pfeil und 4 Buchstaben. Lulu. Garrick, mitten in der Nacht? Sind Sie krank? Myrtil ist nicht tot. Myrtil ist hingerichtet worden. Vor Zeugen. Nein, nein, nein, nein, nein. Es ist viel komplizierter. Hören Sie erst mal zu. Na gut, setzen Sie sich. Myrtil war ein Egoist. Ein gerissener Egoist. Von hoher Entschlusskraft. Richtig? Ja, das hat uns eine Freundin bestätigt. Wie viel wurde sichergestellt? Das Gold von Olli, klar, ein tüchtiger Brocken. Allenfalls das Geld von den Überfällen, die man ihm nachweisen konnte. Aber alles darüber hinaus hat er sicher nicht zurückgegeben. Und das dürfte eine Menge sein. Nur dürfte er davon jetzt auch nicht mehr viel haben. Und die Marcel hat nichts bekommen. So viel steht fest. Marek ist auf Transplantationen spezialisiert. Myrtil wusste, dass er verloren war. Was setzte er also aufs Spiel, wenn er ein letztes Experiment wagte? Die totale Transplantation. Ich verstehe nicht. Nun, die totale Transplantation kann nicht nur in einer Richtung durchgeführt werden, sondern jedes einzelne transplantierte Glied kann auch wieder zurückübertragen werden. Aber Myrtil ist tot. Naja, vielleicht nicht so ganz. Gobré war mit Myrtils Arm immer noch Gobré. Aber war Nerys mit Myrtils Kopf immer noch Nerys? Oder ein Simulant? Weiter. Mirtils Kopf hat Komödie gespielt. Mit Hilfe von Marek. Deshalb musste das Experiment geheim bleiben. Gut, nehmen wir an, die beiden steckten unter einer Decke. Wir können davon ausgehen, dass Mirtil seinen Körper wiederhaben wollte. Marek brauchte Geld für seine Versuche. Und das hatte Mirtil. Also bezahlt er Marek. So und so viel pro Glied. So und so viel pro Organ. Sozusagen in Raten. Das ist ungeheuerlich. Weiter. Also muss Mirtil der 6 Opfer der Reihe nach habhaft werden. Der Selbstmord von Jimoche weist ihm den Weg. Er war also echt. Er ist aus seinen Gewissensnöten nicht herausgekommen. Die sexuelle Gier gegen seine kleinbürgerliche Verklemmtheit. Jekyll und Hyde. Die beiden haben sich die Gewissenskonflikte der Opfer zunutze gemacht. So bekommt Simon Galar ein Beruhigungsmittel mit der Anweisung, beim Erwachen den gesamten Rest einzunehmen. Sie vergiftet sich. Wir sind an Ort und Stelle, er auch. Und er lässt das Rezept liegen, das ihn entlastet. Und wir haben nicht nur jede Untersuchung verhindert, sondern ihm auch noch die Autopsie erlaubt. Er hatte freie Hand und freien Weg für die Rückübertragung der einzelnen Körperteile. Mensch auf Raten. Marek war immer an Ort und Stelle und als behandelnder Arzt in vertrauter Nähe. Es war ihm ein leichtes, den übermüdeten und besoffenen Gobray über den Haufen zu schießen. Oder Mousseron auf sein Zimmer zu begleiten, während wir vor dem Laden mit der Polizei sprachen. Und immer nahm er die Leichen gleich mit. Warm. Und der AB? Das war Mirtil. Die Beichte war ein guter Vorwand. Sie waren unbeobachtet. Er hat ihn erwürgt, in sein Zimmer hinübergetragen und aufgeknüpft. Vielleicht hat Boris dabei geholfen. Ich habe jedenfalls die Tätowierung gesehen, die den AB so gestört hat. Lulu. Und die alte Schussverletzung am Bein. Haben Sie schon mal an die Folgen gedacht? Nein. Es war so schon alles kompliziert genug bis jetzt. Aber man muss die beiden verhaften. Unter welcher Anklage? Mirtil ist hingerichtet worden, ganz offiziell. Vor dem Gesetz ist er tot. Jetzt noch. Ja, dann Marek. Weswegen? Mord. Entschuldigung. Ja. Ja, persönlich. Was? Woran? Und der Bericht? Ist gut. Schicken Sie ihn direkt zu mir. Nein, der ist hier. Ja. Wiederhören. Das war Marek. Neris ist tot. Herzschlag. Vor einer halben Stunde. Mensch auf Raten von Pierre Boileau und Thomas Narsjac aus dem Französischen von Eva Rottenberg. Technische Realisation Rudi Stückrath und Elke Tratnik. Regieassistenz Katharina Schnell. Hörspielbearbeitung und Regie Uwe Scharek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006.